Polly. Ja, Mackie. Ich bin da. Ja, natürlich. Wie geht es dir denn? Bist du sehr kaputt? Es ist schwer. Ja. Was wirst du denn jetzt überhaupt machen? Was wird denn aus dir? Weißt du, unser Geschäft geht sehr gut. Das wäre das Wenigste. Mackie, bist du sehr nervös? Was war denn eigentlich dein Vater? Du hast mir so viel noch gar nicht erzählt. Ich verstehe das gar nicht. Du warst doch immer ganz gesund. Eigentlich. Du, Polly, kannst du mir nicht raushelfen? Ja, natürlich. Mit Geld natürlich. Ich habe da mit dem Aufseher... Das Geld ist nach Southampton abgegangen. Und bei dir hast du keins? Nein, bei mir habe ich nichts. Aber weißt du, Mackie, ich könnte zum Beispiel mit jemand reden. Ich könnte sogar die Königin persönlich vielleicht fragen. Oh, Mackie. Na, haben Sie jetzt Ihre 1.000 Pfund zusammen? Alles Gute, Mackie. Lass es dir gut gehen. Und vergiss mich nicht. Leb wohl. Smith, was will er von mir? Oh, das ist gut, dass Sie mit dem Tisch auf mich gewartet haben. Wir wollen ihn gleich mit hineinnehmen, damit er sieht, was für eine Gesinnung wir gegen ihn haben. Hallo, Mac, das sind Spargel. Willst du nicht ein wenig zu dir nehmen? Sind die Spargel reich? Bemühen Sie sich nicht, Herr Vaughan. Es gibt andere Leute, die mir die letzten Ehren erweisen. Doch, Mac. Ich bitte um die Abrechnung. Sie erlauben, dass ich währenddessen esse. Es ist schließlich mein letztes Essen. Ne? Mahlzeit. Och, Mac, du triffst mich wie mit einem glühenden Eisen. Die Abrechnung, Herr. Keine Sentimentalitäten, holen Sie die Abrechnung. Ich habe sie ja mitgebracht, Mac. Ja, hier ist die Abrechnung vom letzten Mal. Aha. Sie sind nur gekommen, um Ihr Geld hier noch rauszuholen. Was? Aber du weißt doch, dass das nicht so bitte, ist. Bitte, Sie sollen nicht zu kurz kommen. Was schulde ich Ihnen? Bitte? Wenn du durchaus willst. Das sind also erstens die Summen für die Ergreifung von Mördern, die du oder deine Leute ermöglicht haben. Du hast von der Regierung ausbezahlt bekommen im Ganzen... Für 3 Fälle 40 Pfund macht 120 Pfund. Ein Viertel für Sie würde also 30 Pfund betragen. Welche wir Ihnen also schulden. Ja, aber ich weiß wirklich nicht mehr, ob wir die letzten Minuten... Bitte lassen Sie doch dieses Gewäsch, ja? 30 Pfund. Und für den in Dover 8 Pfund. Wieso nur 8 Pfund? Das war doch... Glauben Sie mir oder glauben Sie mir nicht? Sie bekommen also aus den Abschlüssen des letzten halben Jahres 38 Pfund. Mein ganzes Leben habe ich dir alles von den Augen abgelesen. Ja, 3 Jahre in Indien. John war darunter und Jim war dabei. 5 Jahre in London und das ist der Dank. Hier hängt McKees, der keine Laus gekränkt. Ein falscher Freund hat ihn am Bein gekriegt. An einen klafterlangen Strick gehängt. Spürt er am Hals, wie schwer sein Hintern wiegt. Ja, so sieht es aus. Du, Merk, wenn du mir so kommst, wer meine Ehre angreift, greift mich an. Adieu. Deine Ehre. Jetzt kann ich Sie noch wegbringen, aber in einer Minute nicht mehr. Haben Sie das Geld zusammen? Ja, wenn die Jungen zurück sind. Die sind nicht zu sehen. Also, erledigt. Konstabler, öffnen Sie. Man hat uns sicher reinlassen wollen. Aber ich habe Ihnen gesagt, wenn ihr eure Dreckkübel vom Köpfen nicht wegtut, dann werdet ihr die Spelunken-Jenny schon kennenlernen. Ich bin sein Schwiegervater, bitte um Verzeihung. Welcher von den Anwesenden ist Herr McKees? McKees? Das Geschick, Herr McKees, hat es gefügt, dass Sie, ohne dass ich Sie kenne, mein Schwiegersohn sind. Der Umstand, der mich Sie zum ersten Mal sehen lässt, ist ein sehr trauriger. Herr McKees, Sie hatten einst weiße Glacé-Handschuhe, einen Stock mit einem Elfenbeingriff und eine Narbe am Hals und verkehrten im Tintenfischhotel.

Wir sind soweit. Und Herr McKeith wird aufgehängt. Denn in der ganzen Christenheit, da wird den Menschen nichts geschenkt. Damit ihr aber nun nicht denkt, das wird von uns auch mitgemacht, wird Herr McKeith nicht aufgehängt. Sondern wir haben uns einen anderen Schluss ausgedacht. Damit ihr wenigstens einmal in der Oper seht, wie Gnade vor Recht ergeht. Und darum wird jetzt, weil wir es gut mit euch meinen, der reitende Bote des Königs erscheinen. Ihrer Krönung befiehlt die Königin. Dass der Captain Mackie sofort freigelassen wird. Gleichzeitig wird er hier mit in den erblichen Adelstand erhoben und ihm das Schloss Marmarell und eine Rente von 10.000 Pfund bis zu seinem Lebensende überreicht. Dem anwesenden Brautpaar lässt die Königin ihre königlichen Glückwünsche senden. Gerettet! Gerettet! Ja, ich wusste es, ja, ich wusste es, wenn die Not am größten ist, die Rettung am nächsten, wenn die Not am größten ist, die Rettung am nächsten. Gerettet, gerettet, mein lieber Mackie ist gerettet, ich bin sehr glücklich. So wendet alles sich am Ende zum Glück. So leicht und friedlich wäre unser Leben, wenn die reitenden Boten des Königs immer kämen. Darum bleibt alle stehen, wo ihr stehet, und singt den Choral der Ärmsten der Armen, deren schwieriges Leben ihr heute dargestellt habt. Denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm. Die reitenden Boten des Königs kommen sehr selten. Und die getreten werden, treten wieder. Darum sollte man das kleine Unrecht nicht verfolgen. Zieht die großen Räuber jetzt zu Fällen. Wir brachten die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill, für den Rundfunk bearbeitet von Wolf Dresp. Die Personen und ihre Sprecher waren McKees, genannt Mackie Messer, Horst Tappert, Jonathan Jeremia Pietschem, Willi Trenk-Trebitsch, seine Frau Heidemarie Hatteier, ihre Tochter Polly, Steffi Helmar, Polizeichef Braun, Franz Kutscherer, dessen Tochter Luzi, Ursula Dierichs, Spelunken-Jenny, Gudrun Thielemann, Filch, Werner Eichhorn, Münz-Matthias, Hans Stetter, Hakenfinger-Jakob, Jodok Seidel. In weiteren Rollen hörten sie Maria Madeleine Matzen, Jutta Schäfer, Ilona Wiedem, Uwe Dallmayr, Kurt Dommisch, Hans Gogell, Erwin Scherschel, Christian Schmieder, Peter Schmitz, Werner Sitow. Verbindende Texte Günther Sauer. Assistenz Josef Schwarz. Ton Peter Jochum. Schnitt Gerda Schneider. Musikalische Leitung Johannes Pütz. Regie Ulrich Lauterbach.